Zum 69. Gründungstag der TVRK fanden in Bangladesch, Sri Lanka, Indien und Pakistan Seminare über die Verdienste, Bücher- und Fotoausstellungen und Filmvorführungen statt. Auf den Veranstaltungsplätzen waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zu sehen. Dabei waren auch die Bücher und Fotos über die Erfolge des koreanischen Volkes unter der weisen Leitung von Kim Jong-un zur Schau gestellt. Bei den Filmvorführungen wurden die TVRK-Filmen wie »Die Antwort Koreas« und »Das Feuerwerk des starken Staates« gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen dieser Länder teil.